Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Die letzten Romantiker. Eine lange Nacht des Bossa Nova von Karl Lippegaus. Bossa ist ein Buckel. Das Bossa in Bossa Nova heißt nicht einfach Boss wie im englischen Slang. Es ist auch ein Auswuchs, ein Anschwellen im Kopf, eine gesteigerte Hirnfunktion. In Brasilien sagen wir, ein Typ hat eine Bossa für etwas, wie in John hat eine Bossa für Musik. Ein Flair, eine Gabe, das, was man Seele nennen könnte. Bossa Nova war das neue Flair, unsere Nouvelle Vague. Die Bossa Nova ist ein Hybrid, eine Mischung aus den Rhythmen und Metren der afro-brasilianischen Musik und europäischen Harmonien und Liedformen. Vinícius de Moraes wurde am 19. Oktober 1913 in Rios Stadtteil Gavia geboren, den er aber rasch verließ, um mit seiner Familie südlich nach Botafogo zu ziehen. Vinícius war der Älteste in der Bossa Nova-Bewegung, aber auch der Vielseitigste. Er kann alles. Er hat alles gemacht. Poet, Autor, Komponist, Interpret, Theaterautor, Drehbuchschreiber, Journalist und so weiter. 1928, mit 15 Jahren, schreibt Vinícius sein erstes Lied, einen Foxtrott, der damals sehr populär war und Blond oder Braun hieß. 4 Jahre später macht er davon seine erste Schallplatte, die ein Erfolg wird. Sein Hauptinteresse jedoch gilt der Literatur, besser gesagt der Lyrik. 1933 bringt er den ersten von vielen Gedichtbänden heraus. Ich war noch ein Junge, als ich 1935 mit 22 einen nationalen Lyrikpreis gewann. Um ehrlich zu sein, stieg mir das ein bisschen zu Kopfe. Ich sah mich schon als eine Art nationales Genie. Dann fand ich heraus, das war absolut nicht der Fall. Aber bis 1953 hängte ich meine Tätigkeit als Songschreiber an den Nagel, weil mir das als eine niedere Kunst erschien. Vinicius tem um poema que às vezes eu me lembro tanto dele, né? Diz assim: De manhã escureço, de dia tardo, de tarde amanheço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Neben den vielen Lyrikbänden, die er in den nächsten Jahren veröffentlicht, studiert Vinicius Jura, arbeitet in der Zensurbehörde des brasilianischen Kinos und geht 1938 nach England, um in Oxford Anglistik zu studieren. 1941 kehrt er nach Brasilien zurück. Und bis 1953 arbeitet er als Filmkritiker und als Vizekonsul am brasilianischen Konsulat in Los Angeles. Im selben Jahr komponiert er erstmals wieder einen Samba und wird Botschaftssekretär in Paris. Ein Jahr später beginnt seine eigentliche Karriere als Poet und Diplomat. Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim. Assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Zum ersten Mal inspirierten die Favelas die Künstler in den 20er Jahren und es sind die brasilianischen Modernisten, die sie ins künstlerische Milieu einfließen ließen. Man suchte nach neuen, wirklich brasilianischen Ausdrucksmöglichkeiten und erhob die Favelas zum nationalen Kultursymbol. Sie werden zu einem Hauptmotiv für die Maler, Poeten und Musiker, was einen Großteil der konservativen brasilianischen Gesellschaft schockierte. Das ist paradox. Die Favela, vorher Antithese zu allem, was als modern gelten konnte, wird jetzt zum Ausdruck einer brasilianischen Ästhetik, die von den modernen Künstlern gesucht und verehrt wird. Berühmte Maler arbeiten in den Favelas. Sie wird zum Kult unter den Künstlern. Und der berühmte französische Architekt Le Corbusier stimmt bei der Konferenz von Rio 1929 eine Hymne auf dieses, Zitat, »Bauen ohne Architekten« an. Carlos Drummond de Andrade, wo wir uns kürzlich noch unterhielten, 1945. Da gibt es dieses alte Klavier. Es gehörte irgendeiner Großmutter, verstorben, in einem anderen Jahrhundert. Und es spielt und es weint und es singt, ganz allein, aber wieder borstig. Weigerte sich, den geringsten Akkord zuzulassen, wenn die Hand eines jungen Mädchens es verletzt. Ach, verwirrtes Klavier, sanftmütiger Jesus. Seine Familie ist tot, sein Vergnügen begraben, sein Schicksal beschlossen. Und ein Anschlag kommt grausam in der schweren Stunde des Schlafs. Ist es eine Ratte? Der Wind? Wir gehen die Treppe hinunter, betrachten ängstlich die Umrisse in der Dunkelheit und beenden seine Klage. Aber man vergisst, der Tag verzeiht. Unser Wille ist zu lieben. Das Klavier hat seinen Platz in unserer Liebe. Armes Klavier, die Zeit ist darüber hinweggegangen. Finger haben ihre Spuren auf dem Lack hinterlassen. »1950 war die Reise von Bahia nach Rio auf einem Lastwagen über die Straße BR-116, bevor sie asphaltiert wurde, eine Belastungsprobe. Auf ihren fast 1600 Kilometern lauerten mehr Gefahren als in den Serien von Republic Pictures, der Nationalen Filmgesellschaft. Wer bei Regen die Schlammlöcher, rutschigen Hänge und Krater überlebte, lief immer noch Gefahr, den Abhang hinunterzustürzen, wenn die Straße plötzlich im Nichts verschwand.« Es gab keine direkte Busverbindung. Im Zug starb man entweder an Langeweile oder an Altersschwäche und auf dem Schiff war das Essen schlechter als auf dem Panzerkreuzer Potjomkin. Von daher kann man verstehen, warum die Künstler aus dem Nordosten so viel Mumm in den Knochen hatten. 99% von ihnen kamen auf einem dieser Wege nach Rio. Die einzige zivilisierte Alternative war die DC-3 der Pan Air do Brasil. João Gilberto hatte es eilig. Er wollte so schnell wie möglich in Rio sein und Musik machen. Und er wollte nicht im dreckigen Anzug und in Lungen voller Staub bei Radio Tupi ankommen. Er musste also fliegen. João ist Ich denke, João Gilberto ist die wichtigste Figur in der Geschichte der Bossa Nova, sagt Paulo Jobim, als Sänger und Interpret mit seinem besonderen Gefühl für Rhythmus und in der Kombination aus den Liedern meines Vaters und wie er sie sang, lässt sich erkennen, wie ökonomisch die Bossa Nova ist. Small arrangements, if you listen to the first João Gilberto records, you see it's very economic and it's not a Man kriegt wirklich das Beste für sein Geld. Da sind diese wenigen Töne, aber dahinter erkennt man eine ganze Art zu leben, eine spezielle Art, die Dinge zu sehen. Outra vez, sem você, outra vez. Sem amor, outra vez, vou sofrer, vou chorar, até você voltar. Outra vez, vou vagar por aí, pra esquecer, outra vez. Vou falar mal do mundo até você voltar. Todo mundo me pergunta por que ando triste assim. Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim. Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai. Tudo agora é só tristeza. Traz saudade de você. Outra vez, sem você. Outra vez, sem amor. Outra vez, não vou falar mal do mundo até você voltar. Até você voltar. Até você voltar. Anfang 1955 hatte der Musiker João Gilberto in Rio seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Er hatte kein Geld, keine Arbeit und so gut wie keine Freunde. Von allen Seiten in seinem Stolz verletzt, war das Selbstbewusstsein des Baianos auf dem Nullpunkt angelangt. Aber er blieb standhaft. Er würde nicht in Nachtclubs singen, wo die Gäste wie Maschinengewehre vor sich hinplapperten und ihn mit Trinkgeldern beleidigten, die in seinen Augen Almosen waren. Er würde weder in einer Gruppe noch als Matrose verkleidet singen und auch keine idiotischen Radio-Jingles aufnehmen. Nicht, dass er so gefragt gewesen wäre. In Wahrheit schien niemand besonders scharf auf seine Dienste. Er bummelte durch die Nacht von Copacabana und trieb sich in der Nähe der Nachtclubs herum. Aber er ging in keinen Club hinein und wurde auch von keinem der Portiers, die ihn kannten, dazu eingeladen. So stand er da, auf dem Trottoir, schweigsam. Und seine elende Aufmachung war auch nicht besonders förderlich. Das Haar fiel ihm auf die Schultern, in einer Zeit, in der nur Verrückte lange Haare hatten. Der Bart war mehrere Tage alt und seine Kleidung zerknittert, so als schliefe er seit einer Woche darin, was tatsächlich der Fall war. Mehr als einmal sah man ihn, Selbstgespräche führend, auf einer Bank gegenüber der Staatsbibliothek oder in der Avenida Atlántica sitzen. Seine Familie in Bahia hatte ihm die gelegentliche finanzielle Unterstützung schon vor Jahren komplett gestrichen, und eine normale Arbeit anzunehmen, die nichts mit Musik zu tun hatte, kam für ihn nicht in Frage. Este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? João Gilberto blieb ungefähr 6 Monate in Porto Alegre, wahrscheinlich von Januar bis August 1955. Ein Freund brachte ihn in dem luxuriösen Hotel Majestic unter. Kaum war er eingezogen, gebrauchte João all seinen Charme, um die Zimmermädchen, Boten, Telefonistinnen, Köche und sogar die Eigentümer des Hotels für sich zu gewinnen. Sie waren bald wie hypnotisiert von seinen guten Manieren, seiner Intelligenz und seiner Musik. Innerhalb kürzester Zeit hatte er ein Heer von Angestellten, die sich die größte Mühe gaben, ihm zu Diensten zu sein, während er sich voll und ganz dem Gitarrenspiel widmete, als hätte er dieses Instrument soeben erst entdeckt. Für Joãozinho schien es in Porto Alegre nicht viel anderes zu tun zu geben, als von allen geliebt zu werden. Aber auch hier zirkulierten bald ein paar kleine Geschichten, wie sie ihn überall hin zu verfolgen schienen. Es hieß zum Beispiel, sein Zimmermädchen im Hotel Majestic, hole jeden Tag Mandarinenschalen unter seinem Bett hervor. Egal, wie oft sie sie in den Müll warf, am nächsten Tag waren sie wieder da. Jean Zinho erklärte ihr, er lege sie absichtlich dorthin, um Ameisen anzulocken, die ihm Gesellschaft leisten sollten. Bei einer psychologischen Beratung fiel seine seltsame Argumentationsweise auf. Seht nur, wie der Wind den Bäumen die Haare zerzaust. Aber Bäume haben doch keine Haare, Joao. So wie manche Menschen keine Poesie haben. Dann blieb er 8 Monate bei seiner Schwester in Minas, bis zum Mai 1956. Niemand sah ihn je auf der Straße. Aber seine Anwesenheit blieb in der Stadt nicht verborgen. Bei Dadainha, hieß es, wohne ein merkwürdiger Typ, der den ganzen Tag im Pyjama Gitarre spielte und nie das Haus verließ. Er schloss sich mit seiner Gitarre in sein Zimmer ein und kam nur heraus, um auf die Toilette zu gehen, wo er sich wieder stundenlang einschloss, ebenfalls mit der Gitarre. Er fand heraus, dass die Akustik im Badezimmer ideal für ihn war. Die Kacheln, in die seit Jahren Feuchtigkeit und Wasserdampf drangen, bildeten eine Art Echokammer. Dadurch, dass die Saiten widerhallten, konnte er größeren Einfluss auf die Intensität seiner Stimme nehmen. Wenn er leiser und ohne Vibrato sang, konnte er nach Herzenslust schneller oder langsamer werden und sein eigenes Tempo bestimmen. Sein Gedächtnis war wie ein Radio, dessen Senderwahl nach dem Zufallsprinzip funktionierte. Und alles, was er je gehört und was ihn geprägt hatte, konnte er anwählen. Weder hatte Juan zu Hause Ruhe zum Arbeiten, noch bot ihm die Straße einen Zufluchtsort. Unter dem Tamarindenbaum zu spielen, kam für Juan Gilberto nicht in Frage. Das eine Mal, als er es gewagt hatte, war ihm der Hohn seiner Zuhörer förmlich entgegengeschwappt. Am Ufer des Rio San Francisco war es genauso gewesen. Niemand würde sein neues Lied »Bim Bom« verstehen, das inspiriert war von den wiegenden Hüften der Wäscherinnen, wenn sie die Kleiderbündel auf ihren Köpfen balancierten. Es war, als lebte Juan in einer Flasche gefangen. Juan Zinho wird allmählich plem plem, hörte man seinen Vater sagen. Juan schien verwirrt, weil es mit dem Erfolg in Rio nicht geklappt hatte. Und jetzt war er besessen von dieser Musik, die offenbar niemand hören wollte. Bing, bing, bing. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim bom, bim bim bim bim bim bom, bim bom, bim bom, bim bim bom, bim bom, bim bim bom, bim bim. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim bom, bim bim bom, bom, bim bom, bim bim bom, bom, bom, bom, bom, só bim bom, bim bom, bim bim. Tom Jobim. Am Anfang wollte niemand mit João Gilberto Aufnahmen machen. Alle dachten, das sei ja ganz nett, aber nicht kommerziell. Binnen kürzester Zeit beeinflusste er eine ganze Generation von Arrangeuren, Gitarristen und Sängern. Der Schlagzeuger Milton Banana, Die Aufnahmen dauerten damals sehr lange, weil Joao sehr sorgfältig an die Sache ranging und weil niemand so recht wusste, was eigentlich kommen sollte und wie man diese Musik begleiten konnte. João Gilberto? Der Text der Bossa Nova darf nicht von Tod, Blut oder Dolch sprechen. Musik ist Klang und Klang ist Stimme, ist Instrument. Der Sänger muss daher wissen, wann und wie er einen hohen oder tiefen Ton verzögert, um eine emotionelle Botschaft perfekt rüberzubringen. Este seu olhar, quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Gilberto und Jobim waren in der Vergangenheit keine Busenfreunde gewesen, aber sie kannten einander von den Nächten im Plaza, in Tudo Azul und im Far West. In Joãos Augen war Jobim damals ein guter Nachtclub-Pianist, wie andere auch. Später, als Jobim große Fortschritte als Komponist machte, bewunderte er ihn aus der Entfernung. Er hatte genau in den 2 Jahren von sich reden gemacht, als João sozusagen im Exil gewesen war. Aber inzwischen war er noch einen Schritt weiter gegangen. Er war kein Barpianist mehr, der ab und zu etwas komponierte, wie sein Freund Newton Mendonça. Er war ein professioneller Komponist, Arrangeur und Produzent geworden. Ein Mann mit Einfluss bei den Plattenfirmen. Joao Gilbertos Stimme war wie ein Instrument, wie eine Posaune, von höchster Präzision. Und bei ihm fielen die Silben auf die Akkorde, als wären sie zusammen auf die Welt gekommen. Was erstaunlich war, weil er in einem Tempo sang und in einem anderen spielte. Er schien nicht einmal richtig zu singen. Er sagte die Worte leise vor sich her. Joao sang Obalala 5 oder 6 Mal mit minimalen Abweichungen, aber jede Version klang besser als die davor. Und was zum Teufel war das für ein Rhythmus, den er da spielte? Er war einfach unwiderstehlich. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Desafinado. Wenn du sagst, dass ich nicht gut gestimmt habe, meine Liebe, wisse, dass dies mir große Schmerzen bereitet. Nur Privilegierte haben ein so genaues Gehör wie du. Ich kann nur mit Mühe das, was Gott mir gab. Wenn du darauf bestehst, das Ausmaß meiner Unmusikalität zu beschreiben, musste ich lügen und entgegnen, dass dies Bossa Nova ist, dass dies sehr natürlich ist. If you take a song like Desafinado, I think it's very hard to actually sing this song. Yes, the harmonies are difficult. They go through strange ways, but they are, I don't know, they are made to be simple, not to be like a big orchestra with many voices and a assim. Quando eu vou cantar, você não deixa. E sempre vem a mesma queixa. Diz que eu desafino, que eu não sei cantar. Você tão bonita, mas tua beleza também pode se enganar. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe e nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar. você com a sua música esqueceu. O principal é que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Die Bossa Nova Welle fällt zusammen mit einer Rückkehr Brasiliens zur Demokratie. Unter seinem Präsidenten Kubitschek, der etwas von einem Bohemian hat, Musik sehr liebt und selber ein wenig Gitarre spielt, wird Brasilia in einem Niemandsland erbaut, 1000 Kilometer von Rio entfernt. Juscelino Kubitschek reist viel herum, weshalb ihn die Carioca-Sänger auch Travelercheck nennen. In der Literatur treten neue Strömungen auf. Im Kino bricht die Ära des Cinema Novo an. Und in der Musik schlägt die Stunde der Bossa Nova. Das alles bereitet sich 10 Jahre lang vor. Dann erblüht die neue Kreativität. Von einem Feudalstaat öffnet sich Brasilien dem modernen Zeitalter und überwindet seine Lähmung. Damit nicht genug. 1958 wird Brasilien mit Pelé Fußball-Weltmeister in Stockholm. Anfangs wirkte die Bossa Nova auf die Traditionalisten in Brasilien wie ein Affront. Sie sahen darin eine neue Mode, die am besten für den Export geeignet schien. Mehr nicht. Das ist eine vorübergehende Modeerscheinung von jungen Leuten, die das Klima des Ungehorsams und der schlechten Erziehung in der heutigen Zeit widerspiegeln. Sie wird vorübergehen, weil es ihr an Klasse fehlt. Und die entsteht nur durch Authentizität. Rio de Janeiro, die alte Hauptstadt Brasiliens, wurde auch die künstlerische und touristische Metropole des größten Landes Südamerikas. Im Süden von Rio breitete sich besonders seit dem Anfang der 50er Jahre der Jazz aus, vor allem Cool Jazz und Bebop. In den Clubs von Rio erproben Nacht für Nacht junge Musiker ihre neuen Ideen, ihre Modernität, ihre Technik und ihre Risikofreudigkeit. Die Bossa Nova wird die Musik der Cariocas, der Einwohner Rios. Nur hier konnte sie entstehen. Am 10.07.1958 revolutioniert eine 78er-Platte der Marke Odeon die gesamte populäre Musik Brasiliens. Sie enthält 2 Songs, Chega de Saudade und Bim Bom. Und sie erobert die Sendungen von Radio Nacional. Stimme und Gitarre gehören João Gilberto. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver. Meine Zeitgenossen und ich lernten eine Menge von den brasilianischen Komponisten, die vor uns gelebt hatten. Leuten wie Pixinguinha, Ari Barroso und Dorival Caymmi. Sie hinterließen ein Rastro, eine Spur der Schönheit, der wir folgten. Der 60-jährige Jobim, zu Bob Blumenthal 1987. Als die Bossa Nova zum ersten Mal in Brasilien auftauchte, stieß sie allerdings auf viele Gegner, viele Puristas, die voller Hass auf uns waren. Doch in den USA liebte man uns. Wir bekamen so viele Neins in Brasilien und so viele Ja's in den Staaten. In der Rückschau kann ich sagen, je stärker die USA ihr Ja bekräftigten, umso mehr verstärkte Brasilien sein Nein. Ein Teil des ganzen Problems war unsere Affinität zum Jazz, was das Denken vieler Menschen über unsere Musik dominiert hat. Statt in die Geschichte einzugehen als ein Ableger des Samba, was sie in der Tat ist, wird die Bossa Nova weltweit als ein Ableger des Jazz betrachtet. Natürlich wird alles, was irgendwie swingt, heute Jazz genannt, und dieser Begriff ist allumfassend geworden. Aber die einzigen Länder, die in ihrer Musik wirklich swingen, sind die USA, Kuba und Brasilien. Baiana que entra no samba só fica parada. Canta não samba, não dole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada. Canta no samba, não dole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima embaixo. E vira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta no samba, não dole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Baiana que entra no samba só fica parada. Não canta no samba, não dole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana quando entra no samba ninguém se incomoda. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda. Ninguém grita oba, salve a Bahia senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo. E vira os olhinhos e diz eu sou filha de São Salvador. Thank you. der Militärdiktatur und der systematischen Vernichtung der Favelas durch den Staat tauchen in den 60er Jahren Protestlieder auf, wie zum Beispiel dieses Lied von zwei Königen der Bossa Nova, Tom Jobim und Vinícius de Moraes. Es heißt O Morro não tem vez. Der Morro, der Felsen, die Favela also, ist nicht zum Zuge gekommen. O Morro não tem vez. E o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. É um, é dois, é três, é cem, é mil, a batucar. Der Morro ist nicht zum Zuge gekommen. Und was getan hat, war schon zu viel. Aber passt nur auf, wenn der Morro ans Ruder kommt, wird die ganze Stadt singen. Und ein, zwei, drei, hundert, tausend werden Perkussion spielen. Stan Getz sagte, diese Musik kam herein wie eine frische Brise in jenem Sommer, nach der Ermordung Kennedys. Die Beatles führten die Charts an, bis wir sie mit diesem Song von ihren Plätzen vertrieben. Jobim sah das etwas anders, wie er noch Jahre später, 1985, dem Kritiker Quincy Troupe sagte. Ich finde, dass ich die Seele in den Herzen der Menschen verlieren will. Sie will in ein anderes Land wandern, um ihre Ursprünge und ihre Muttersprache zu verlieren. Sie will ihre Spuren verwischen. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil, a batucar. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai falar. É um, é dois, é três, é cem, é mil, a batucar. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Carlos Drummond de Andrade, auch ich bin Brasilianer gewesen, 1930. Auch ich bin Brasilianer gewesen, Morena, wie ihr. Ich habe auf eine Gitarre gekratzt, ich lenkte einen Ford und habe in den Cafés, gelehnt an den Tresen, gelernt, dass der Nationalismus eine Tugend ist. Aber es kommt eine Stunde, in der man die Bars schließt, wo man alle Tugenden leugnet. Auch ich bin Poet gewesen. Es reichte mir, dass ich eine Frau nur anschaute und sofort sehnte ich mich nach den Sternen und suchte nach anderen himmlischen Substantiven. Aber es gab so viele, der Himmel war so groß, dass meine Poesie sich daran verirrte. Auch ich besaß meinen Rhythmus. Ich tat dies und sagte jenes. Und meine Freunde tätschelten mich. Meine Feinde verachteten mich. Ironisch glitt ich durch alles hindurch, zufrieden damit, meinen Rhythmus zu haben. Aber am Ende habe ich alles durcheinander gebracht. Heute gleite ich nicht mehr, oh nein, ich habe keinen Rhythmus mehr. Oh, das nicht. Das war die zweite Stunde der Langen Nacht. Wir erinnern heute an den brasilianischen Komponisten Antonio Carlos Jobim und an die Bossa Nova. Nach den Nachrichten folgt der dritte und letzte Teil.